Während ich diesen Text schreibe, sind in meinem Browser drei Tabs geöffnet, mit drei unterschiedlichen Uhren. Ich habe beschlossen, dass ich eine Armbanduhr brauche, weil es mir peinlich ist, bei Interviewterminen zwischendurch auf mein Handy zu gucken, um zu wissen, wie spät es ist. Aber ich bin vollkommen ratlos, was mir eigentlich gefällt. Eine der Uhren ist schlicht und schwarz und recht hübsch und kostet 12,99 Euro. Als ich sie mit Abstand noch einmal anschaute, hatte ich trotzdem das Gefühl, sie sehe vielleicht billig aus. Die Uhr im zweiten Tab, 149,99 Euro, sieht hochwertig aus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damit nur den Markennamen meine, der im Ziffernblatt steht, oder ob ich diese Uhr wirklich 12-mal so schön finde wie die günstige Uhr. Mir fällt Sausanne Schibli ein, die Berliner Staatssekretärin, die in Armut in einer Großfamilie aufwuchs und Ende 2018 dafür kritisiert wurde, dass sie eine Rolex für 7.300 Euro trug, denn das sei nicht sozialdemokratisch. Das hilft mir auch nicht weiter. Ich finde, dass Schibli so viele teure Uhren tragen soll, wie sie will. Trotzdem glaube ich, dass eine Rolex nicht schöner ist als eine Uhr für 12,99 Euro. Ich werde also wahrscheinlich einfach weiter auf mein Handy gucken, wenn ich wissen will, wie spät es ist.